Abschnitt 15 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel enthält eine kurze Schilderung der Gesellschaft im Pfauen und eine Erzählung von einem Krämer. Es ist angenehm, von den Wirren und Kämpfen der Politik zu der friedlichen Ruhe des Privatlebens zurückzukehren, obgleich eigentlich kein erklärter Anhänger der einen oder anderen Partei, war Herr Pickwick doch von der Begeisterung des Herrn Pott so weit angesteckt, dass er seine ganze Zeit und Aufmerksamkeit den Vorgängen widmete, von denen das vorhergehende Kapitel eine Schilderung gibt, die aus seinem eigenen Gedenkbuche entlehnt ist. Auch Winkle ging indessen nicht müßig, indem er seine ganze Zeit auf angenehme Spaziergänge und Ausflüge in die Umgegend mit Madame Pott verwandte, welche es bei solchen Gelegenheiten nie unterließ, sich von der langweiligen Eintönigkeit zu erholen, worüber sie ohne Unterlass klagte. Während sich auf diese Art die beiden Herren im Hause des Journalisten völlig einheimisch gemacht hatten, waren die Herren Tubman und Snodgrass großenteils auf ihre eigenen Hilfsquellen der Unterhaltung beschränkt. Ziemlich unbekümmert um öffentliche Angelegenheiten betrogen sie ihre Zeit mit Ergötzlichkeiten, wie sie der Pfau darbot, und diese reduzierten sich auf eine Art Kegelbillard im ersten Stockwerk und eine abgelegene Kugelbahn im Hinterhofe. In die Feinheiten dieser beiden Erholungsspiele, welche weit tiefer liegen, als man gewöhnlich glaubt, wurden sie nach und nach durch Herrn Weller eingeweiht, der ein vollkommener Kenner solcher Zeitvertreibe war. Wenn sie also auch im hohen Grade den Genuss entbehrten, womit die Gesellschaft Herrn Pickwicks verknüpft war, so besaßen sie doch Mittel und Wege, die Zeit zu betrügen und sich das Gewicht derselben zu erleichtern. Abends bot der Pfau Reize dar, welche die beiden Freunde so sehr anzogen, dass sie sogar den Einladungen des geistreichen, wenn auch nicht sehr poetischen Herrn Pott widerstanden. Abends war nämlich das Gastzimmer der Versammlungsort eines geselligen Kreises, dessen Eigentümlichkeiten und Manieren Herrn Tubman mit dem größten Genusse beobachtete und dessen Gespräche und Handlungen Herrn Snodgrass aufzuzeichnen pflegte. Die meisten Leute wissen, was man gewöhnlich unter einem Gastzimmer versteht. Dasjenige im Pfauen zeichnete sich in materieller Hinsicht nicht vor dem allgemeinen Charakter aus. Es war nämlich ein großes, nackt aussehendes Zimmer, dessen Ameublement ohne Zweifel etwas mehr vorstellte, als es noch neu war, mit einem großen Tisch in der Mitte und einer Menge Tischchen in den Ecken, einem bedeutenden Vorrat verschieden geformter Stühle und einem alten türkischen Teppich, dessen Dimensionen zu der Größe des Zimmers ungefähr dasselbe Verhältnis hatten wie etwa ein Damentaschentuch zum Fußboden eines Bilderhäuschens. Die Wände waren mit einer oder zwei großen Landkarten verziert, und in einer Ecke hingen an einer langen Reihe von großen hölzernen Nägeln verschiedene regengewohnte grobe Überröcke mit doppelten Krägen. Auf dem Kaminsimse fand man einen hölzernen Tintenzeug mit einem Federstümpfchen und einer halben Oblate, ein Reisehandbuch und ein Wegweiser, eine Geschichte der Grafschaft ohne Einband und die sterblichen Überreste einer Forelle in einem gläsernen Sarge. Die Atmosphäre war mit Tabaksdampf ausgefüllt, der einem ganzen Zimmer und besonders den staubigen roten Fenstervorhängen eine Rauchfarbe mitgeteilt hatte. Auf dem Schenktische standen oder lagen in liebenswürdiger Unordnung eine Menge verschiedenartiger Gerätschaften, von denen einige sehr schmutzige Fischsoßenfläschchen, ein paar Reitgärten, 2 bis 3 Fuhrmannspeitschen und ebenso viele Reisemäntel, ein Besteckbehälter und ein Senftopf am meisten in die Augen fielen. Hier saßen am Abend nach dem Schlusse der Wahl Herr Tubman und Herr Snodgrass neben einigen anderen jeweiligen Bewohnern des Hauses rauchend und trinkend. Ja, liebe Leute, sagte eine wohlgenährte, gesund aussehende Figur von 40, einem einzigen Auge, einem sehr hellen, schwarzen Auge, welches mit einem schelmischen Ausdruck von guter Laune und Aufgeräumtheit blinzelte, unserem edlen Selbst, liebe Leute, das ist immer mein Toast, den ich der Gesellschaft vorschlage. Auf Mariens Wohl trinke ich für mich allein. Hey, Marie! Geht eurer Wege, Schalk, sagte das Schenkmädchen, wiewohl offenbar durch das Kompliment nicht aufgebracht. Spring nicht davon, Marie, sagte der Schwarzäugige. Lasst mich in Frieden, impertinenter Mensch, versetzte die junge Dame. Ich denke nicht daran, versetzte der Einäugige, dem Mädchen nachrufend, das eben das Zimmer verließ. Ich komme bald nach, Marie, hänge das Köpfchen nicht, meine Liebe. Hier winkte er mittels eines für ihn durchaus nicht schwierigen Prozesses der Gesellschaft mit einem Auge, woran eine ältliche Person mit einem schmutzig-gelben Gesicht und einer Tonpfeife ein ausnehmendes Wohlgefallen fand. »Seltsame Geschöpfe um die Weiber«, sagte der mit dem Schmutzgesicht nach einer Pause. »Oh, haben nicht Unrecht«, bestätigte ein Mann mit einem kupferroten Gesichte hinter einer Zigarre. Nach diesem philosophischen Aphorismus entstand eine zweite Pause. »Doch gibt es seltsamere Dinge in der Welt als die Weiber, denke ich«, bemerkte der Mann mit dem schwarzen Auge, eine große holländische Pfeife mit sehr geräumigem Kopf langsam füllend. »Sind Sie verheiratet?«, fragte das Schmutzgesicht. »Kann's nicht rühmen, dachte ich's doch.« Hier lachte das Schmutzgesicht laut vor Bewunderung seines Scharfsinns und ein Mann mit einer sanften Stimme und einem feinen Gesichtchen, der sich jederzeit zur Pflicht machte, jedermanns Ansicht beizupflichten, stimmte in das Lachen ein. »Die Weiber, meine Herren«, sagte der enthusiastische Herr Snodgrass, »sind eben doch die Stützen und Zierden unseres Lebens.« »Allerdings«, sagte der Herr mit dem Milchgesicht. »Wenn Sie guter Laune sind«, sprach das Schmutzgesicht dazwischen. »Ja, da haben Sie ganz recht«, stimmte das Milchgesicht ein. »Ich weise diese Einschränkung zurück«, sagte Herr Snodgrass, dessen Gedanke ohne Zweifel zu Emily Wardle zurückkehrten. »Ich weise Sie mit Unwillen, mit Entrüstung zurück. Zeigen Sie mir den Mann, welcher etwas gegen die Frauen als Frauen hat, und ich behaupte kühn, er ist kein Mann.« Und Herr Snodgrass nahm seine Zigarre aus dem Munde und schlug mit der geballten Faust auf den Tisch. »Das ist ein begründetes Argument«, sagte das Milchgesicht. »Eine Behauptung, der ich widerspreche«, unterbrach ihn das Schmutzgesicht. »Und es liegt gewiss sehr viel Wahres an dem, was Sie bemerken«, pflichtete das Milchgesicht bei. »Ihre Gesundheit, mein Herr«, sagte der Krämer mit dem einen Auge Herrn Snodgrass beifällig zuwinkend. Herr Snodgrass erwiderte das Kompliment. »Ich höre immer gern ein gutes Argument«, fuhr der Krämer fort, »besonders ein so scharfes wie dieses. Es ist sehr belehrend.« »Aber dieser kleine Diskurs über die Weiber drängt mich auf eine Geschichte, die ich einen alten Oheim von mir erzählen hörte, und eben die Erinnerung an dieselbe führte mich auf die Behauptung, es gebe bisweilen noch seltsamere Dinge als die Weiber.« »Ich möchte wohl diese Geschichte hören«, sagte das Kupfergesicht mit der Zigarre. »Möchten Sie?« war die einzige Erwiderung des Krämers, der mit großer Vehemenz fortrauchte. »Auch ich möchte es«, sagte Herr Tubman, zum ersten Mal den Mund öffnend. Er war immer darauf bedacht, den Schatz seines Wissens zu erweitern. »Möchten Sie? Wo landen? Ich erzähle Sie. Nein, ich tue es nicht. Ich weiß, Ihr würdet Sie nicht glauben«, erwiderte der Mann mit dem schelmischen Auge, seinem Sehorgane noch einen schelmischeren Ausdruck gebend. »Wenn Sie sagen, sie ist wahr, so glaube ich sie natürlich«, sagte Herr Tubman. »Wohlan, unter dieser Bedingung will ich Sie erzählen«, erwiderte der Reisende. »Haben Sie je von dem großen Handelshause Bilson und Slum gehört? Doch es tut nichts zur Sache, ob Sie davon gehört haben oder nicht, denn Sie haben sich schon längst vom Geschäfte zurückgezogen. Es ist jetzt 80 Jahre, seitdem diese Geschichte einem Reisenden dieses Hauses begegnet ist. Er war ein spezieller Freund meines Oheims und mein Oheim erzählte die Sache mir. Es ist ein sonderbarer Titel, aber er nannte sie nur die Krämersgeschichte und pflegte sie folgendermaßen zu erzählen. An einem Winterabende gegen 5 Uhr, als es eben dunkel zu werden anfing, hätte man einen Mann in einem Gig sehen können, der sein müdes Pferd längs der Straße hintrieb, welche über die Marlborough-Ebene nach Bristol führt. Ich sage, man hätte sehen können, und ich zweifle auch nicht, man hätte gesehen, wenn irgendjemand, der nicht blind war, des Weges gegangen wäre. Aber das Wetter war so schlecht und die Nacht so kalt und nass, dass niemand über Feld ging als das Wasser, und so fuhr denn der Reisende einsam und traurig auf der Mitte der Straße dahin. Wenn ein Krämer aus jenen Tagen das kleine Gig mit dem tonfarbenen Kasten und den roten Rädern nebst der launischen, übel gestimmten, trabenden Mähre, welche die Mitte zwischen einem Metzgergaul und einem 2-Penny-Postklepper hielt, gesehen hätte, so würde er sogleich erkannt haben, dass der Reisende niemand anders sein konnte als Tom Smart von dem großen Hause Bilsen und Slum, Cadington Street City. Da aber nun kein Krämer um den Weg war, um dieses zu sehen, so wusste überhaupt niemand von der Sache, weshalb sich Tom Smart und sein tonfarbenes Gig mit den roten Rädern und die launische Mähre mit dem Schädenpass gemeinschaftlich fortbewegten und das Geheimnis unter sich halten, ohne dass jemand klüger dadurch geworden wäre. Sogar in dieser traurigen Welt gibt es manche angenehmere Punkte als die Marlborough-Ebene, wenn ein starker Wind geht und wenn sie dabei noch einen düstern Winterabend, einen schmutzigen und kotigen Weg und tüchtiges Regenwetter mit in Rechnung bringen und auf dem Wege des Experiments den Versuch an ihrer höchst eigenen Person machen, so wird Ihnen die Erfahrung diesen Satz zur Genüge bestätigen. Der Wind blies nicht die Straße hinauf oder herab, wiewohl schon dies schlimm genug ist, sondern gerade in die Quere, indem er den Regen in schiefen Linien niedertrieb, wie sie gewöhnlich in den Schreibheften der Elementarschulen zu sehen sind. Auf einen Augenblick wollte er nachlassen, und der Reisende fing an, sich der schmeichelnden Hoffnung hinzugeben, er werde sich erschöpft von seiner bisherigen Wut zur Ruhe legen, als er ihn leider Gottes auf einmal in der Entfernung wieder rauschen und pfeifen hörte, und brausend fuhr er über die Hügel dahin, senkte sich auf die Ebene und tobte immer stärker und stärker und immer näher und näher, bis er sich mit gewaltigen Stößen auf Ross und Mann warf, den scharfen Regen ihnen in die Ohren und seinen kalten Odem gegen die Beine treibend. Und nach diesem fuhr er dahin immer ferner und ferner mit furchtbarem Getöse, als spottete er ihrer Schwäche und triumphierte stolz über seine Gewalt und Kraft. Die Mähre trabte durch dick und dünn mit herabhängenden Ohren und dann und wann den Kopf schüttelnd, als wolle sie ihr Missfallen über dies höchst unhöfliche Benehmen der Elemente zu erkennen geben. Dabei hielt sie jedoch immer einen guten Pass, bis sie ein Windstoß, der alle früheren an Wut übertraf, plötzlich veranlasste, Halt zu machen und sich mit ihren 4 Beinen fest gegen den Boden zu stemmen, um nicht über den Haufen geblasen zu werden. Es ist ein besonderes Glück, dass sie dies tat, denn wäre sie überblasen worden, die launische Mähre war leicht, das Gig nicht schwer und Tom Smarts Gewicht ging dabei ohne dies nur in den Kauf, so würden sie unfehlbar alle miteinander über und über gepurzelt sein, bis sie das Ende der Erde erreicht oder der Wind nachgelassen hätte, und jedenfalls ist es wahrscheinlich, dass weder die launische Mähre noch das tonfarbige Gig mit den roten Rädern, noch Tom Smart jemals wieder diensttauglich geworden wären. »Nun hol der Teufel mein Fuhrwerk samt dem Geschirr«, sagte Tom Smart. Tom hatte bisweilen die üble Gewohnheit zu fluchen. »Hole der Teufel mein Fuhrwerk samt dem Geschirr«, sagte Tom. Wenn das nicht lustig ist, so blase mich. Sie wollen mich wahrscheinlich fragen, warum Tom Smart, der noch bereits zerblasen genug war, den Wunsch ausdrückte, demselben Prozesse abermals unterworfen zu werden. Ich kann es nicht sagen und weiß nur, dass Tom Smart so sagte, oder wenigstens erzählte mein Oheim immer, dass er so sagte, und das kommt am Ende auf eins heraus. »Blase mich«, sagte Tom Smart, und die Mähre wieherte, als ob sie genau der gleichen Ansicht wäre. »Munter, alte Liesel«, sagte Tom den Braunen mit dem oberen Ende seiner Peitsche auf den Rücken tätschelnd. »Es will's nimmer tun in einer Nacht wie dieser. Im ersten Haus, an das wir kommen, kehren wir ein, und je schneller du läufst, desto schneller geht es vorüber. Oho, alte Liesel, sachte, sachte!« Ob die launische Mähre mit den Tonarten von Toms Stimme hinreichend bekannt war, um seine Meinung zu verstehen, oder ob sie fand, es sei kälter, wenn sie stehen bleibe, als wenn sie vorwärts gehe, kann ich natürlich nicht behaupten. Aber das kann ich sagen, dass Tom nicht so bald den Mund geschlossen hatte, als sie die Ohren spitzte und fortrannte und das tonfarbene Gig mit einer Hast hintendrein rasselte, dass man hätte glauben können, die roten Speichen müssten jeden Augenblick nach dem Rasen der Marlborough-Ebene hinausfliegen. Und sogar Tom konnte wegen der Geschwindigkeit, womit er fortgerissen wurde, ihren Schritt nicht hemmen, bis sie aus eigenem Antrieb vor einem Gasthause auf der rechten Seite der Straße ungefähr eine halbe Viertelmeile vor dem Ende der Ebene Halt machte. Tom warf einen schnellen Blick auf den oberen Teil des Hauses, als er das Leitseil dem Hausknecht überließ und die Peitsche neben den Bock steckte. Es war ein sonderbares altes Haus aus schmalen Backsteinen gebaut und von Querbalken durchzogen, mit Giebelfenstern, welche die ganze Breite des Fußwegs neben der Straße überragten, und einem niederen Tor mit dunklem Eingang. Ein paar steile Stufen führten in das Haus hinab, während bei den modernen Gebäuden gewöhnlich ein halbes Dutzend breite und niedere Stufen in das Haus hinaufgehen. Dennoch hatte das Ganze ein einladendes Aussehen, denn im Schenkverschlag brannte ein helles, lustiges Licht, welches einen breiten Strahl über die Straße warf und sogar die gegenüberstehende Hecke beleuchtete, und am entgegengesetzten Fenster flackerte ein rotes Licht, das in dem einen Augenblick kaum bemerkbar war, aber im nächsten hell durch die herabgelassenen Vorhänge schimmerte und dadurch verriet, dass im Innern ein munteres Feuer brannte. Diese unbedeutenden Umstände mit dem Auge des erfahrenen Reisenden beobachtend, stieg Tom so behend ab, als es seine halb erfrorenen Glieder gestatteten, und trat in das Haus. In weniger als 5 Minuten saß er im Hinterzimmer, demselben, worin er das Feuer vermutet hatte, mit einem einladenden Brennstoffe, der aus einem kleinen Rest von einem Scheffel Kohlen und einem Vorrat Holz, groß genug, um ein halb Dutzend ordentlicher Reiserböschelchen daraus zu machen, bestand und halb auf dem Kamine aufgestapelt mit einem Knistern und Prasseln im Feuer aufging, dass sich schon an diesem Geräusche das Herz eines vernünftigen Mannes hätte erwärmen können. Dies war ein behaglicher Anblick, aber es war noch nicht alles. Denn ein schmuck gekleidetes Mädchen mit einem feurigen Auge und einem zierlichen Knöchel breitete ein sehr reines weißes Tischtuch vor ihm aus, und da Tom mit seinen Füßen, die bereits in Pantoffeln steckten, auf dem Kamingitter und mit dem Rücken der offenen Tür zugekehrt dasaß, so sah er im Schenkverschlag durch den Spiegel, der über dem Kaminsimse hing, köstliche Reihen grüner Flaschen mit goldenen Etiketten, neben Krügen mit eingemachten Früchten, Käse, abgesottene Schinken und Ochsenfleisch in der schönsten Ordnung und in der appetitlichsten Weise auf Brettern aufgestellt. Nun, dieser Anblick war auch behaglich, doch war es noch nicht alles, denn im Schenkverschlag saß am niedlichsten aller Teetischchen, das vor dem hellsten aller Nebenfeuerchen stand, eine muntere Witwe von ungefähr 48 Jahren mit einem Gesicht so einladend als das Zimmer selbst, welche offenbar die Frau des Hauses war und die oberste Leitung über alle diese herrlichen Besitztümer hatte. Nur eine störende Linie war in dem ganzen schönen Gemälde, und das war ein großer Mann. Ein sehr großer Mann, der neben der Witwe beim Tee saß. Er hatte einen braunen Rock mit glänzenden Seidenknöpfen, einen schwarzen Backenbart und wallendes schwarzes Haar, und es gehörte gerade kein großer Scharfblick dazu, um die Entdeckung zu machen, dass er auf dem besten Wege war, seine Nachbarin zu überreden, nicht länger Witfrau zu sein, sondern auf ihn das Vorrecht zu übertragen, den ganzen Rest seines Lebens hindurch im Schenkstübchen zu sitzen. Tom Smart war keineswegs von reizbarer oder missgünstiger Gemütsart, aber seitdem wie ihm wolle, der große Mann in dem braunen Rock mit den glänzenden Seidenknöpfen regte das Tröpfchen Galle auf, das in seiner Konstitution lag, und machte ihn umso unwilliger, als er dann und wann von seinem Sitze vor dem Spiegel aus gewisse unbedeutende Vertraulichkeiten zärtlicher Natur bemerkte, welche zwischen dem großen Mann und der Witwe vorgingen, und hinlänglich beurkundeten, dass der große Mann sich einer mit seiner Größe im Verhältnis stehenden Gunst erfreute. Tom war ein großer Freund von warmem Punsch. Ich darf sagen, ein sehr großer Freund von warmem Punsch. Und nachdem seine launische Mähre gut untergebracht und versorgt war und er selbst das köstlichste warme Abendessen, das ihm die muntere Witwe mit eigenen Händen angerichtet, bis auf den letzten Bissen in sich aufgenommen hatte, bat er zur Probe um ein Glas von seinem Lieblingsgetränk. Nun gab es im ganzen Kapitel der Haushaltungskunst nicht einen Artikel, auf den sich die Witwe besser verstand als die Punschbereitung. Und das erste Glas sagte Tom Smarts Gaumen so sehr zu, dass er darum ansuchte, ihm in möglichst kürzester Zeit ein zweites zu reichen. »Warmer Punsch ist etwas Angenehmes, meine Herren, etwas höchst Angenehmes unter allen Verhältnissen. Aber in der bequemen alten Stube vor dem knisternden Feuer, während der Wind draußen tobte und alle Balken im ganzen Hause ächzten, fand ihn Tom Smart über alle Maßen köstlich. Er ließ sich noch ein Glas geben und dann noch eins. Ich weiß nicht genau, ob er nach diesem nicht noch eins trank, aber je mehr er warmen Punsch trank, desto mehr dachte er an den großen Mann. »Verdammte Unverschämtheit«, sagte Smart bei sich selbst, »was hat er in dem behaglichen Schenkstübchen zu tun?« »Und noch obendrein so ein garstiger Kerl«, sagte Tom. »Wenn die Witwe nur irgend Geschmack hätte, würde sie sich sicherlich jemand Besseres auslesen.« Hier wendete sich Toms Auge von dem Spiegelglas nach dem Trinkglas, und da er allmählich sentimental wurde, leerte er das vierte Glas Punsch und befahl ein fünftes. Tom Smart, meine Herren, hatte immer große Neigung zum Gastwirtleben. Sein Ehrgeiz hatte schon lange danach getrachtet, in einem Schenkstübchen zu stehen, das er sein eigen nennen könnte, angetan mit einem grauen Rock, kurzen Hosen und Stulpenstiefeln. Er setzte einen großen Wert darin, bei geselligen Mahlzeiten den Vorsitz zu führen, und oft dachte er daran, wie wohl es ihm anstehen würde, in seinem eigenen Zimmer die Unterhaltung zu leiten und mit welch einem vortrefflichen Beispiele er seinen Kunden in der Trinkstube vorangehen könnte. Alle diese Gedanken gingen Tom rasch durch den Kopf, als er vor dem knisternden Feuer beim warmen Punsch saß, und er fühlte sich ganz beleidigt, dass der große Mann auf so gutem Wege sein sollte, ein solch treffliches Haus zu erobern, während er, Tom Smart, so weit davon entfernt war als jemals. Nachdem er so bei seinen letzten zwei Gläsern mit sich zu Rate gegangen war, ob er ein gegründetes Recht hätte, einen Streit mit dem großen Manne darüber anzufangen, dass er in der Gunst der munteren Witwe so große Fortschritte gemacht habe, kam Tom Smart endlich zu der Überzeugung, er sei eben ein geschlagener und vom Schicksal verfolgter Mann und tue wohl am besten, wenn er jetzt zu Bette gehe. Das schmucke Dienstmädchen leuchtete Tom über eine breite alte Treppe voran, indem sie die Hand ans Licht hielt, damit es der Wind, der in einem solchen alten Gebäude leicht überall durchstreichen konnte, nicht ausblasen sollte, aber diese Vorsichtsmaßregel erreichte deren Zweck nicht. Er blies es doch aus und gab dadurch Toms Feinden Gelegenheit zu der Behauptung, er habe das Licht ausgelöscht und nicht der Wind, und unter dem Vorwande, es wieder anzublasen, das Mädchen geküsst. Dem sei wie ihm wolle. Es wurde ein anderes Licht gebracht und Tom durch eine Menge Gemächer und ein Labyrinth von Gängen in ein Zimmer geführt, welches zu seiner Aufnahme hergerichtet worden. Das Mädchen nahm gute Nacht und ließ ihn allein. Es war ein großes, geräumiges Zimmer mit hohen Schränken und einem Bett, das für eine ganze Kostschule Raum genug gehabt hätte, ein paar eiserne Truhen nicht zu erwähnen, welche das Gepäck einer kleinen Armee hätten in sich aufnehmen können. Doch was Toms Augen am meisten auffiel, war ein sonderbarer, unheimlich aussehender Lehnstuhl mit hohem Rücken und höchst fantastischem Schnitzwerk. Er hatte einen Überzug von geblümtem Damast und die runden Knäufe seiner Beine waren sorgfältig mit einem roten Tuche umwunden, als hätte er die Gicht in den Zehen. Von jedem anderen sonderbaren Stuhle würde Tom nichts anderes gedacht haben, als er sei nun einmal ein sonderbarer Stuhl und damit wäre die Sache abgemacht gewesen. Aber dieser eigentümliche Stuhl hatte etwas Besonderes an sich und Tom konnte doch nicht sagen, was. So seltsam und so verschieden von jedem anderen hatte er noch kein Geräte gesehen. Es schien ihn ganz zu bezaubern. Er setzte sich vor das Feuer und starrte eine halbe Stunde lang den alten Stuhl an. Hole der Teufel den Stuhl, er war ein so seltsames altes Stück, dass er seine Augen nicht davon abzuwenden vermochte. »Nein«, sagte Tom, sich langsam auskleidend und während dieser ganzen Zeit den alten Stuhl anstarrend, welcher mit seiner geheimnisvollen Gestalt vor dem Bette stand, »meiner Lebtage sah ich noch nie ein so seltsames Geräte wie dieses.« »Sehr seltsam«, sagte Tom, den der warme Punsch etwas nachdenklich gemacht hatte, »sehr seltsam.« Tom schüttelte den Kopf mit einer Miene hoher Weisheit und sah wieder auf den Stuhl. Er wusste nicht, was er daraus machen sollte, ging jedoch zu Bett, deckte sich warm zu und schlief ein. Nach einer halben Stunde fuhr er aus dem Schlafe auf. Er hatte einen verwirrten Traum von großen Männern und Punschgläsern gehabt, und der erste Gegenstand, der sich seiner wachenden Einbildungskraft darbot, war der seltsame Stuhl. »Ich will nicht mehr darauf hinsehen«, sagte Tom zu sich selbst, drückte seine Augenlider zusammen und suchte sich zu überreden, er schlafe schon wieder ein. Umsonst. Nichts als seltsame Stühle tanzten vor seinen Augen, hoben die Beine empor, schwangen sich ineinander über den Rücken und machten allerlei tolle Sprünge. »Ich will lieber einen wirklichen Stuhl sehen als ein paar Dutzend eingebildete«, sagte Tom, seinen Kopf unter der Bettdecke hervorstreckend. Er erkannte den Stuhl deutlich beim Scheine des Feuers, wie er noch eben so herausfordernd aussah als jemals. Tom betrachtete den Stuhl starr und wie er ihn so ansah, schien plötzlich eine außerordentliche Veränderung mit demselben vorzugehen. Das Schnitzwerk auf dem Rücken nahm allmählich die Züge und den Ausdruck eines alten, gefurchten Menschengesichts an. Das damastene Polster wurde eine altmodische Weste mit Schößen. Die runden Knäufe verwandelten sich in ein paar Füße, die in roten Tuchpantoffeln staken, und der ganze Stuhl glich einem hässlichen Alten aus dem vorigen Jahrhundert mit untergestemmten Armen. Tom richtete sich im Bett auf und rieb seine Augen, um sich zu enttäuschen. Vergebens. Der Stuhl war ein hässlicher alter Herr, und was noch mehr war, er winkte Tom zu. Tom war von Natur ein herzhafter, mutiger Bursche und hatte zudem 5 Gläser warmen Punsch getrunken. Sein Unwille gewann daher bald die Oberhand über seine anfängliche Bestürzung, als er sah, wie der alte Herr mit so unverschämter Miene auf ihn hinstarrte und ihm zuwinkte, und er entschloss sich endlich, es nicht länger so geduldig hinzunehmen. Als ihm daher das alte Gesicht wieder stärker winkte als je, fragte Tom in sehr ärgerlichem Tone: »Was Teufels hast du mir zu winken?« »Weil es mir so beliebt, Tom Smart«, sagte der Stuhl oder der alte Herr, wie sie ihn nennen mögen. Doch hörte er auf zu winken, als Tom sprach, und grinste ihn an wie ein altersschwacher Affe. »Woher weißt du meinen Namen, altes Nussknackergesicht?« fragte Tom Smart etwas betreten, ob er sich gleich unbefangen stellte. »Komm, komm, Tom«, sagte der alte Herr, »das ist nicht die Art, einen soliden spanischen Mahagoni anzureden. Gott straf mich, du könntest mir nicht weniger Achtung erweisen, selbst wenn ich nur furniert wäre.« Als er, der alte Herr, dies sagte, ließ er einen so zornigen Blick schießen, dass Tom ordentlich erschrak. »Ich wollte Sie durchaus nicht mit Verachtung behandeln, mein Herr«, sagte Tom in einem demütigeren Tone, als er anfangs angenommen hatte. »Schon recht«, erwiderte der Alte, es ist möglich, Tom, mein Herr. »Ich kenne alle deine Verhältnisse, Tom, alle. Du bist sehr arm, Tom.« »Das ist nur zu gewiss«, versetzte Tom, »aber woher wissen Sie das?« »Forsche jetzt nicht danach«, sagte der alte Herr, »du bist auch ein viel zu großer Freund vom Punsch, Tom.« Tom Smart stand eher auf dem Punkte zu behaupten, er habe seit seinem letzten Geburtstag keinen Tropfen mehr getrunken, aber als sein Auge dem Auge des alten Herrn begegnete, sah dieser so bekannt mit allem aus, dass Tom errötete und verstummte. »Tom«, fuhr der alte Herr fort, »die Witwe ist eine hübsche Frau, eine außerordentlich hübsche Frau, nicht wahr, Tom?« Hier sperrte der Alte seine Augen weit auf, zog eines von seinen abgezehrten kleinen Beinen in die Höhe und machte dabei ein so widerlich verliebtes Gesicht, dass Tom einen eigentlichen Ekel an seinem leichtfertigen Benehmen fasste, und gar noch in diesem Alter. »Ich bin Ihr Aufseher, Tom«, sagte der alte Herr. »Sind Sie?« fragte Tom Smart. »Ich kannte Ihre Mutter, Tom«, fuhr der Alte fort, »und Ihre Großmutter. Sie war sehr verliebt in mich, machte mir diese Weste, Tom.« »Wirklich?« fragte Tom Smart. »Und diese Schuhe«, erzählte der Alte weiter, »einen sehr roten Tuchpantoffel emporhebend, aber behalte das für dich, Tom. Ich möchte nicht, dass es bekannt wurde, wie anhänglich sie mir war. Es möchte eine Störung in die Familienverhältnisse machen.« Als der alte Gag dies sagte, sah er so außerordentlich unverschämt drein, dass sich Tom Smart, wie er nachher erklärte, kein Gewissen daraus gemacht hätte, sich auf ihn zu setzen. »Ich war zu meiner Zeit ein großer Liebling der Damen, Tom«, fuhr der schamlose alte Sünder fort. 100 schöne Weiber saßen stundenlang auf meinem Schoße. Was meinst du dazu, Bursche, hä?« Der alte Herr war im Begriff, noch mehrere Heldentaten aus seiner Jugendzeit zu erzählen, als er einen solchen Anfall von Knarren bekam, dass er außerstande war, fortzufahren. »Geschieht dir ganz recht, alter Kerl«, dachte Tom Smart, sagte aber kein Wörtchen. »Ach«, fing der Alte wieder an, »ich habe nun meine liebe Not dafür. Ich werde alt, Tom, und habe beinahe alle meine Gelenkbänder eingebüßt. Auch habe ich eine Operation ausgestanden. Man hat mir ein kleines Stück in den Rücken eingesetzt, und das war eine schwere Heimsuchung, Tom.« »Das glaube ich, mein Herr«, sagte Tom Smart. »Doch davon reden wir jetzt nicht«, fuhr der alte Herr fort. »Tom, du musst die Witwe heiraten.« »Ich, mein Herr?« fragte Tom. »Du«, antwortete der alte Herr. »Gott stehe Ihrem ehrwürdigen Haupt bei«, sagte Tom. Er hatte noch einige wenige Pferdehaare. »Gott stehe Ihrem ehrwürdigen Haupt bei. Sie will mich ja nicht. und Tom seufzte unwillkürlich, als er an das Schenkstübchen dachte. »Sie will nicht?« fragte der alte Herr in festem Tone. »Nein, gewiss nicht«, antwortete Tom, »sie hat einen anderen auf dem Korn. Einen großen Mann, ein verdammt großer Mann mit einem schwarzen Backenbarte.« »Tom«, sagte der alte Herr, »sie wird ihn nicht nehmen.« »Nicht nehmen?« wiederholte Tom. »Wären Sie im Schenkstübchen gewesen, alter Herr, so würden Sie eine andere Geschichte davon erzählen.« »Pah, pah«, sagte der alte Herr, »weiß das alles.« »Was?« fragte Tom. »Das Geküsse hinter der Tür und all das Zeug, Tom«, antwortete der alte Herr und nahm dabei wieder einen so frechen Blick an, dass Tom außerordentlich zornig wurde. Denn einen alten Krüppel, der mehr Verstand haben sollte, von solchen Dingen sprechen zu hören, ist höchst widerlich. Widerlicher als alles. »Das ist Ihnen bekannt, meine Herren.« »Ich weiß das alles«, sagte der alte Herr. »Zu meiner Zeit habe ich das sehr oft gesehen, Tom, von mehr Leuten gesehen, als ich für gut finde, dir zu nennen. Aber am Ende führte es doch zu nichts.« »Sie müssen sehr seltsame Dinge gesehen haben«, bemerkte Tom mit einem forschenden Blick. »Da magst du wohl recht haben, Tom«, erwiderte der Alte mit einem sehr bedeutungsvollen Winke. »Ich bin der Letzte meiner Familie, Tom«, fügte er mit einem schwermütigen Seufzer bei. »War sie zahlreich, ihre Familie?«, fragte Tom Smart. »Wir waren unser Zwölf, Tom«, antwortete der alte Herr. »Hübsche, schmucke Gesellen mit festen Knochen, wie du nur eine sehen kannst. Keine von euren neumodischen Missgeburten, alle mit Armen und herausgeputzt, dass einem das Herz im Leibe lachte, wenn man sie nur sah. Doch ich sollte das nicht sagen.« »Und was wurde aus den anderen, mein Herr?«, fragte Tom Smart. Der alte Herr führte den Ellenbogen an sein Auge, als er erwiderte, »Dahin, Tom, dahin. Wir hatten schweren Dienst, Tom, und sie waren nicht alle so stark gebaut wie ich. Sie bekamen die Gicht in den Beinen und Armen und wanderten in Küchen und andere Hospitäler. Einer derselben verlor durch den schweren Dienst und die übermäßige Anstrengung alle seine Sinne. Er wurde so elend, dass man ihn verbrennen musste. Schauerlich, das, Tom.« »Furchtbar«, bestätigte Tom Smart. Der alte Knabe schwieg wieder einige Minuten lang, augenscheinlich mit seinen aufgeregten Gefühlen kämpfend, und fuhr dann fort. »Doch ich komme von meinem Gegenstand ab, Tom. Dieser große Mann, Tom, ist ein spitzbübischer Glücksritter. In demselben Augenblicke, wo er die Witwe heiratete, würde er all ihr bewegliches Eigentum verkaufen und entlaufen. Was wäre die Folge davon? Sie wäre eine verlassene, zugrunde gerichtete Frau, und ich würde in irgendeiner Trödlerbude an Erkältung sterben.« »Gut, aber unterbrich mich nicht«, sagte der alte Herr. »Von dir, Tom, habe ich eine ganz andere Meinung, denn ich weiß, wenn du dich nur einmal in einem Wirtshause festgesetzt hättest, so würdest du es nimmer verlassen, solange es noch innerhalb seiner Wände etwas zu trinken gäbe.« »Ich bin Ihnen für Ihre gute Meinung sehr verbunden«, sagte Tom Smart. »Eben deshalb«, erklärte der alte Herr in diktatorischem Tone, »sollst du und nicht er die Witwe haben.« »Wie ist das zu verhindern?«, fragte Tom Smart hastig. »Durch die Entdeckung, dass er schon verheiratet ist«, versetzte der alte Herr. »Wie kann ich das beweisen?«, fragte Tom und sprang halb aus dem Bett auf. Der alte Herr hob seinen Arm in die Höhe und deutete nach einem der beiden Schränke, worauf er ihn alsbald in seine vorige Lage zurückbrachte. »Er denkt wohl nicht daran«, sagte der alte Herr, »dass er in der rechten Tasche seiner Beinkleider, die in diesem Kasten hängen, einen Brief gelassen hat, worin er dringend gebeten wird, zu seinem trostlosen Weibe mit 6 Kindern und alle noch unerzogen zurückzukehren.« Während der alte Herr in einem feierlichen Tone also sprach, wurden seine Züge immer unbestimmter und die Umrisse seiner Gestalt schwankender. Ein Schleier fiel über Tom Smarts Augen. Der alte Mann ging nach und nach in den Stuhl über, die Damastweste verwandelte sich in einen Polster, die roten Pantoffeln wurden zu kleinen roten Tuchläppchen, welche die Knäufe umzogen. Das Licht wurde allmählich matter und Tom Smart fiel auf sein Kissen zurück in die Arme des Schlafes. Den andern Morgen erwachte Tom aus dem lethargischen Schlummer, in den er nach dem Verschwinden des alten Herrn gefallen war. Er setzte sich in seinem Bette auf und mühte sich einige Minuten lang vergebens ab, sich der Vorgänge der entwichenen Nacht zu erinnern. Plötzlich tauchten sie wieder in seinem Gedächtnis auf. Er sah auf den Stuhl. Es war ein fantastisches, grämlich aussehendes Stück Hausgeräte, das ließ sich nicht bezweifeln, aber um zwischen ihm und einem alten Mann eine Ähnlichkeit zu entdecken, dazu gehörte dann doch eine ziemlich lebhafte und erfinderische Fantasie. »Wie steht's, alter Knabe?« fragte Tom. Er war bei Tage kühner, die meisten Leute sind so. Der Stuhl blieb regungslos und sprach kein Wort. »Ein heilloser Morgen«, sagte Tom, »umsonst.« Der Stuhl war zu keiner Unterhaltung geneigt. »Auf welchen Schrank hast du gedeutet? Das kannst du mir doch sagen«, meinte Tom. »Aber es war ums Teufel holen, kein Wort aus dem Stuhle herauszubringen, meine Herren. Nun, es wird nicht schwer sein, ihn irgendwie zu öffnen«, sagte Tom entschlossen aus seinem Bette aufspringend. Er trat an einen der Schränke, der Schlüssel steckte, er drehte ihn um und öffnete. Es war wirklich ein paar Beinkleider im Kasten. Er fuhr mit der Hand in die Tasche desselben und zog den nämlichen Brief hervor, von dem der alte Herr gesprochen hatte. »Seltsam, das«, sagte Tom Smart, zuerst den Stuhl, dann den Schrank, dann den Brief und dann wieder den Stuhl ansehend. »Sehr seltsam«, sagte Tom, »aber da durchaus kein Schlüssel zu diesem Geheimnis vorhanden war, so hielt er es für das Zweckmäßigste, sich anzukleiden, die Sache mit dem großen Manne auf einmal ins Reine zu bringen und seinem Elende dadurch ein Ende zu machen.« Auf seinem Wege betrachtete Tom die Zimmer und Gänge mit dem prüfenden Blick eines Gastwirts und dachte dabei an die Möglichkeiten, dass sie samt ihrem Inhalt in kurzem sein Eigentum werden könnten. Der große Mann stand in dem hübschen Schenkstübchen, die Hände auf dem Rücken, ganz als ob er da zu Hause wäre. Er gaffte Tom mit einem nichtssagenden Blicke an. Ein zufälliger Beobachter würde vermutet haben, er tue es bloß, um seine weißen Zähne zu zeigen. Aber Tom Smart sah darin ein triumphierendes Gefühl, das an derjenigen Stelle saß, wo das Herz des großen Mannes gewesen wäre, wenn er eins gehabt hätte. Tom lachte ihm ins Gesicht und verlangte, die Wirtin zu sprechen. »Guten Morgen, Madame«, sagte Tom Smart, die Türe des Schenkstübchens schließend, als die Wirtin eintrat. »Guten Morgen, mein Herr«, antwortete die Witwe. »Was befehlen Sie zum Frühstück?« Tom dachte darüber nach, wie er die Sache einfädeln sollte, und gab keine Antwort. »Es gibt vortrefflichen Schinken«, fuhr die Witwe fort, »und ein schönes, gespicktes Hähnchen. Soll ich Ihnen eins bringen, mein Herr?« Diese Worte weckten Tom aus seinem Nachdenken. Seine Bewunderung der Witwe nahm zu, als sie sprach. »Die gute Seele, wie man da versorgt wäre!« »Wer ist der Herr im Nebenzimmer, Madame?« fragte Tom. »Er nennt sich Jenkins, mein Herr«, antwortete die Wirtin leicht errötend. »Ein großer Mann«, sagte Tom. »Ein sehr schöner Mann«, erwiderte die Witwe, »und ein sehr gebildeter Herr.« »Ah«, sagte Tom. »Haben Sie noch etwas zu befehlen, mein Herr?« fragte die Witwe etwas verblüfft über Toms Benehmen. »Nun ja«, antwortete Tom. »Liebe Frau, wollen Sie die Güte haben, einen Augenblick Platz zu nehmen?« Die Witwe sah ganz verdutzt aus, setzte sich aber doch, und Tom setzte sich auch, und zwar hart an ihre Seite. »Ich weiß nicht, wie es kam, meine Herren. Wirklich, mein Oheim pflegte zu erzählen, dass Tom gesagt habe, er wisse es nicht, wie es gekommen sei. Das Doch dem sei, wie ihm wolle, Toms Hand senkte sich auf die Rückseite der Hand der Witwe und blieb dort liegen, während er mit ihr sprach. »Liebe Frau«, sagte Tom Smart, er hielt immer viel darauf, den Liebenswürdigen zu spielen, »liebe Frau, Sie verdienen es, einen vortrefflichen Mann zu bekommen.« »Ja, das verdienen Sie.« »Bitte, mein Herr«, sagte die Witwe, so höflich sie konnte, denn Toms Art und Weise, die Unterhaltung zu beginnen, war etwas ungewöhnlich, um nicht zu sagen abschreckend, besonders wenn man den Umstand in Betracht zog, dass er sie vor dem vorhergehenden Abend noch mit keinem Auge gesehen hatte. »Bitte, mein Herr.« »Ich bin ein Feind der Schmeichelei, liebe Frau«, fuhr Tom Smart fort. »Sie verdienen einen ausgezeichneten Mann, und wer immer es auch werden mag, er wird ein sehr glücklicher Mann sein.« Wie Tom dies sagte, wanderten seine Augen unwillkürlich von dem Gesichte der Witwe auf seine wohl ausgestattete Umgebung. Die Witwe sah verblüffter aus als je und versuchte aufzustehen. Tom drückte ihr sanft die Hand, als wäre es nur, um sie zurückzuhalten, und sie blieb sitzen. »Witwen, meine Herren, sind gewöhnlich nicht so scheu, wie mein Oheim zu sagen pflegte. »Ich bin Ihnen gewiss sehr verbunden für Ihre gute Meinung«, sagte die muntere Wirtin halb lachend, »und wenn ich je wieder heirate...« »Wenn«, wiederholte Tom Smart mit einem schelmischen Blicke aus dem rechten Winkel seines linken Auges, »wenn, nun«, sagte die Wirtin diesmal laut lachend, »wenn ich es tue, so hoffe ich, einen so guten Mann zu bekommen, wie Sie ihn schildern.« »Jenkins zum Beispiel«, meinte Tom. »Was fällt Ihnen ein, Sir?« rief die Witwe aus. »Oh, sagen Sie mir nichts«, so setzte Tom, »ich kenne ihn.« »Ich bin überzeugt, niemand, der ihn kennt, kann ihm etwas Schlechtes nachsagen«, versetzte die Witwe, aufgebracht durch die geheimnisvolle Miene, mit der Tom gesprochen hatte. Murmelte Tom Smart. Jetzt glaubte die Witwe, es sei hohe Zeit zu weinen. Sie nahm ihr Taschentuch und fragte, ob Tom sie beleidigen wolle, ob er es für die Sache eines Mannes von Ehre halte, einem anderen Ehrenmanne hinter seinem Rücken die Ehre abzuschneiden, warum er, wenn er etwas zu sagen hatte, es dem Manne nicht als Mann ins Gesicht sage, anstatt ein armes, schwaches Weib so abzuängstigen und so fort. »Ich will es ihm derb genug sagen«, erwiderte Tom, »nur will ich, dass Sie es vorher hören.« »Was ist es denn?« fragte die Witwe, Tom aufmerksam ins Gesicht sehend. »Sie werden staunen«, sagte Tom, seine Hand in die Tasche steckend. »Wenn Sie damit sagen wollen, dass er geldbedürftig ist«, äußerte die Witwe, »so weiß ich das bereits, und Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern.« »Pah, Unsinn, das hätte nichts zu sagen«, versetzte Tom Smart. »Ich bin auch geldbedürftig. Es ist nicht das.« »Ach Gott, was kann es denn sein?« rief die arme Witwe. »Erschrecken Sie nicht«, sagte Tom Smart, zog langsam einen Brief aus der Tasche und entfaltete ihn. »Werden Sie aber nicht schreien?« fragte Tom zweifelnd. »Nein, nein«, erwiderte die Witwe, »geben Sie her.« »Werden Sie nicht in Ohnmacht fallen oder sonstige Zufälle bekommen?« fragte Tom. »Nein, nein«, erwiderte die Witwe hastig. »Und rennen Sie nicht fort, um es ihm vorzuhalten«, sagte Tom. »Ihre Einmischung ist dabei ganz unnötig, da ich die Sache über mich zu nehmen gedenke.« »Alles recht, geben Sie nur her«, bat die Witwe. »Hier«, sagte Tom Smart und gab der Witwe den Brief in die Hand. »Meine Herren, ich habe meinen Oheim sagen hören, dass Tom Smart behauptete, die Wehklagen der Witwe, in die sie seit der Enthüllung des Geheimnisses ausbrach, hätten ein Herz von Stein durchbohren können. Tom hatte gewiss ein starkes Herz, aber sie drangen in sein Innerstes. Die Witwe wankte bald auf diese, bald auf die andere Seite und rang die Hände.« »Oh, Arglist und Schlechtigkeit eines Mannes«, rief die Witwe aus. »Schrecklich, liebe Frau, aber beruhigen Sie sich«, sagte Tom Smart. »Ach, ich kann mich nicht beruhigen«, schrie die Witwe. »Ich werde nie mehr einen finden, den ich so lieben kann.« Oh, gewiss, Sie werden, mein liebes Herz, versicherte Tom Smart, aus Mitleid mit dem kläglichen Geschick der Witwe einen Strom dicker Tränen vergießend. Im Eifer seines Bedauerns hatte Tom Smart seinen Arm um den Leib der Witwe geschlungen und die Witwe hatte im Übermaße des Schmerzes Toms Hand ergriffen. Sie sah Tom ins Gesicht und lächelte durch ihre Tränen und Tom sah der Witwe in ihr Gesicht und lächelte durch seine Tränen. Ich konnte nie erfahren, meine Herren, ob Tom in diesem entscheidenden Augenblick die Witwe küsste oder nicht. Meinem Oheim pflegte er zu sagen, er habe es nicht getan, aber ich bezweifle es fast. Unter uns gesagt, meine Herren, ich glaube, er tat es. Jedenfalls ist so viel gewiss, dass eine halbe Stunde darauf Tom den sehr großen Mann aus dem Hause warf und einen Monat darauf die Witwe heiratete. Lange fuhr er noch mit seinem tonfarbenen Gig, mit den roten Rädern und mit der launischen Mähre, mit dem steten Pass im Lande herum, bis er endlich nach vielen Jahren sein Geschäft aufgab und mit seinem Weib nach Frankreich ging, worauf das alte Haus niedergerissen wurde. »Wollen Sie mir eine Frage erlauben?« sagte der fragelustige alte Herr. »Was wurde denn aus dem Stuhl?« »Nun«, versetzte der einäugige Krämer, »man hörte ihn am Tage der Hochzeit sehr stark krachen, aber Tom Smart konnte nicht für gewiss sagen, ob aus Vergnügen oder aus Gebrechlichkeit. Er neigte sich jedoch mehr zur letzteren Ansicht hin, denn der Stuhl sprach nachher nie wieder.« »Jedermann glaubte die Geschichte, nicht wahr?« fragte das Schmutzgesicht, seine Pfeife wieder füllend. »Mit Ausnahme der Feinde Toms«, antwortete der Krämer. »Einige derselben sagten, Tom habe sie rein erfunden, und andere sind der Ansicht, er sei betrunken gewesen, habe sie geträumt und den Fund durch Verwechslung der Beinkleider vor dem Schlafengehen getan. Aber niemand hörte darauf, was diese neidischen Seelen sagten.« »Tom Smart sagte, es sei alles wahr?« »Wort für Wort.« »Und Ihr Oheim?« »Buchstäblich. Beide mussten sonderbare Männer gewesen sein«, sagte das Schmutzgesicht. »Ja, das waren sie auch, in der Tat.« Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos von Aken, Braunschweig, 22. März 2025.